Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Mein alter Benz ist mal wieder fällig. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, wäre da so einiges zu tun. Die Simmerringe lecken an den Bremszylindern, die Leitungen sind fast durchgerottet, doch wenn ich eine Weile mit dem Pedal pumpe, kommt er immer noch zum Stehen. Aber die Maschine läuft unverwüstlich. Eben gute deutsche Wertarbeit aus einer Zeit, wo die Teile noch nicht aus der ganzen Welt kamen. Der Motor klingt wie ein alter Bulldog, das hören alle, wenn ich morgens losfahre. Weil das Salz der letzten Winter von der Abgasanlage nicht viel übrig gelassen hat, der Lack hält die Karosse noch ganz gut zusammen, auch wenn ich durch die Seitenscheibe einsteige, um ein Herausfallen der Türen zu verhindern. Probleme mit dem TÜV hatte ich bisher nie. Doch ich habe dieses Mal ein großes Problem. Mein alter Prüfer wurde bei seiner letzten Hauptuntersuchung von unserem Herrgott aus dem Verkehr gezogen. In dem Zustand wird es mein Wagen wie meinem Prüfer ergehen. Nicht auszudenken. Ich habe gehört, dass die beim TÜV jetzt so kulant sein sollen. Vielleicht kann man das ja auch telefonisch regeln. Ich rufe da jetzt mal an. Welch Warterei. Naja, sind ja auch beschäftigt. Müssen auf die Schnelle doch die ganzen Gutachten für die Kernkraftwerke erstellen. Ah, jetzt nimmt jemand ab. TÜV Nord, Hansen. Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? 10 Bier hier. Ich brauche einen TÜV für meinen alten Benz. Sie wollen also Ihr Fahrzeug bei uns hier vorstellen? Okay. Da schaue ich gleich mal einen Termin für Sie. Kleinen Augenblick bitte. Nee, das mit dem Vorstellen, das lassen wir mal lieber. Wie jetzt? Naja, also ich will meinem Wagen so einen weiten Weg nicht mehr zumuten. Also von der Maschine her kein Problem. Allerdings sind da eben schon ein paar geringfügige Mängel. Nichts Gravierendes. Ist eben in die Jahre gekommen, wie unsere Atomkraftwerke. Wem sagen Sie das? Da mussten wir Gutachten schreiben, ohne dass die Zeitung Gelegenheit gehabt haben, uns einmal wirklich die AKWs von nahen anzuschauen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Kraftwerksbetreiber telefonisch zu befragen. Das hätten wir in der kurzen Zeit gar nicht schaffen können. Wie ich in Erfahrung bringen konnte, waren Sie da sehr engagiert, Herr Hansen. Ja, ich fühle mich der Sache eben sehr verpflichtet. Also, wie Sie nach der Notstromversorgung fragten und Ihr Verständnis für die Antwort, wir produzieren hier keinen Notstrom, sondern Atomstrom, damit keiner Notstrom braucht, wenn die Windräder stillstehen. Das versteht jeder. Wobei die Windräder ja oft wegen den Atomstrom stillstehen. Aber das behalten wir lieber für uns. Also, ich sehe, wir verstehen uns. Das habe ich mir gleich gedacht. Faxe Ihnen meinen Fahrzeugschein und eine kleine Liste mit unerheblichen Mängeln und Sie schicken mir dann den Prüfbericht mit der Plakette einfach zu. Ich werde mich Ihrer Sache annehmen. Ich verspreche Ihnen, bevor ich den Hof verlasse, werde ich die Behörden informieren und den Verkehrsraum sperren lassen. Boah, sehr vorbildlich. Und Sie sperren dann einfach den Luftraum über Deutschland und haben das Problem mit den Kernkraftwerksbetreibern vom Tisch. Da müssen Sie mich jetzt noch drauf bringen. Hätte ich von selber drauf kommen können. Vielen Dank, Herr Zehnbier, dass Sie mich drauf gebracht haben. Das Gutachten und die Plakette gehen heute noch mit der Post an Sie raus. Ich bedanke mich sehr für das anregende Gespräch. Auf Wiederhören und einen schönen Tag noch. Sprachlos, auf meine TÜV-Plakette wartend, mit einem sorgenvollen Blick in die Zukunft, verbleibe ich bis zur nächsten Woche. Euer Franz Zehnbier. Das war mit Zehnbier durch die Woche, präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media.